Haben Sie die Deutschprüfung bestanden? Nicht? Oh nein, dann sind Sie durchgefallen. Wer durchfällt, muss es noch einmal probieren. Vielleicht helfen Ihnen ja diese Wörter für den nächsten Versuch. Wiederholen Sie. Ängste überwinden. Das bedeutet, so gut mit Ängsten umgehen, dass sie weg sind. Wie haben Sie schon einmal eine Angst überwunden? Zu tun haben mit. Womit hat Ihr Angstproblem wirklich zu tun? Was ist der wahre Grund? Zu tun haben mit bedeutet auch eine Verbindung haben zu. Es geht um. Mit dieser Formel nennen Sie einen zentralen Aspekt oder ein wichtiges Thema. Zum Beispiel, es geht um Erfolg. Die Zugehörigkeit. Zugehörigkeit beschreibt ein Gefühl der Identität. Man fühlt sich zu einer Gruppe oder einem Ort zugehörig. Man fühlt sich wie ein Teil davon. Hilfreich sein. Was hilft wirklich? Was ist hilfreich? Beibringen. Das ist ein anderes Wort für unterrichten. Bringen Sie gerne anderen Menschen etwas bei? Leo ist spontan bei seiner Tante Rita zu Besuch. Hat sie einen Rat für sein Problem? Na, wenn das mal nicht mein Lieblingsneffe ist. Was bringt dich hierher? Erzähl. Naja, ich brauch deinen Rat bei einer Sache. Oha, das muss ja ernst sein, wenn du zugibst, dass du Hilfe brauchst. Ich habe da diesen Sprachschüler, den ich coache. Bevor wir mit dem richtigen Coaching beginnen, spricht er super Deutsch. Aber sobald ich auch nur kurz über seine Deutschprüfung spreche, ist er wie im Schock. Paralysiert. Und deine psychologischen Techniken helfen nicht? Nichts hilft. Tief Luft holen, positives Visualisieren, Körpersprache, alles nichts. Lass mich raten. Du versuchst, seine Angst zu lösen, ohne zu wissen, wo die herkommt. Wie meinst du das? Wenn ich im Leben eines gelernt habe, dann das. Angst vor einer Sprachprüfung hat nicht einfach nur mit der Sprache selbst zu tun. Es geht um Identität. Es geht um Zugehörigkeit. Aber er spricht so gut Deutsch. Ja, aber darum geht es ja nicht, lieber Leo. Frag dich mal selbst, was passiert, wenn er durchfällt? Was ist es wirklich, was er dann verlieren kann? Also danach habe ich gar nicht gefragt. Ich habe mich eher auf die Techniken konzentriert. Tja, siehst du? Bevor du jemandem helfen kannst, seine Ängste zu überwinden, musst du sie verstehen. Manchmal muss man einfach nur zuhören. Also eigentlich ganz genau wie auch in der klassischen Psychotherapie. Und meine ganzen Angstmanagement-Techniken sind hilfreich, aber erst, nachdem du das wahre Problem verstanden hast. Versuch am besten, für eine Sekunde kein Psychologe zu sein, sondern einfach nur jemand, dem der Mensch da gegenüber wichtig ist. Ach, meine liebe Rita. Danke, danke, danke. Ich fühle mich so blöd, dass ich da nicht selbst dran gedacht habe. Ach, ich freue mich doch, wenn ich dir auch mal was beibringen kann. Du lernst dazu. Das ist doch toll.